Im folgenden Jahre aber sandte David um die Zeit, da die Könige ausgezogen waren, Job mit seinen Untergebenen und ganz Israel aus. Sie verheerten das Land der Ammoniter und belagerten Rabba, während David in Jerusalem blieb. Nun traf es sich einst des Abends, dass David, als er sich von seinem Lager erhoben hatte und auf dem Dach des Königspalastes spazieren ging, vom Dache aus ein Weib sich waschen sah. Das Weib war von sehr schönem Äußeren. David schickte hin und erkundigte sich nach dem Weibe. Man sagte ihm, das ist ja Bathsheba, die Tochter Eliams, das Weib des Hethiters Uria. Nun schickte David Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm, und er wohnte ihr bei, da sie sich von ihrer Unreinigkeit wieder rein gemacht hatte. Darauf kehrte sie nach Hause zurück. Aber das Weib war schwanger geworden. Da sandte sie hin und ließ David melden, ich bin schwanger. Da schickte David zu Job, schicke mir den Hethiter Uria her. Job schickte Uria zu David. Als nun Uria bei ihm eintrat, erkundigte David sich nach dem Ergehen Joabs und dem Ergehen des Heers und wie es im Kriege stehe, dann sagte David zu Uria, geh hinunter in dein Haus und wasche dir die Füße. Und als Uria den Königspalast verließ, wurde ein königliches Geschenk hinter ihm hergetragen. Aber Uria legte sich am Eingange des Königspalastes bei allen anderen Dienern seines Herrn nieder und ging nicht hinab in sein Haus. Als man nun David meldete, Uria ist nicht hinab in sein Haus gegangen, fragte David Uria, du kommst doch von der Reise, warum gehst du nicht hinab in dein Haus? Uria erwiderte David, die Lade und Israel und Juda weilen in Laubhütten, und mein Herr Job und die Untergebenen meines Herrn lagern auf freiem Felde, und ich sollte mich nach Hause begeben, um zu essen und zu trinken und bei meinem Weibe zu liegen? So wahr Jahwe lebt, und so wahr du lebst, so etwas tue ich nicht. Da sprach David zu Uria, du kannst auch heute hier bleiben, morgen aber entlasse ich dich. So blieb Uria an jenem Tag in Jerusalem. Am folgenden Morgen aber lud ihn David ein, dass er vor ihm aß und trank, und machte ihn trunken. Aber am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Dienern seines Herrn zu legen, in sein Haus ging er jedoch nicht hinab. Am folgenden Morgen aber schrieb David einen Brief an Job und schickte ihn durch Uria hin. In den Brief schrieb er folgendes, stellt Uria im heftigsten Kampfe vorne hin und zieht euch dann von ihm zurück, damit er in der Schlacht den Tod findet. So stellte denn Job bei der Belagerung der Stadt Uria an eine Stelle, von der er wusste, dass dort tapfere Leute standen. Als dann die in der Stadt bei einem Ausfalle Job angriffen, fielen etliche von dem Kriegsvolke, von den Untertanen Davids, dabei fand auch der Hethiter Uria den Tod. Da sandte Job hin und meldete David den ganzen Verlauf des Kampfs und zwar gab er dem Abgesandten folgende Weisung, wenn du dem Könige den ganzen Hergang des Kampfs bis zu Ende berichtet hast und der König alsdann aufbraust und dich fragt, warum seid ihr zum Treffen so nahe an die Stadt herangerückt? Wusstet ihr nicht, dass sie von der Mauer herabschießen? Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbaals, erschlagen? Hat nicht ein Weib in Tebetz einen oberen Mühlstein von der Mauer aus auf ihn herabgeworfen, dass er den Tod fand? Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerückt? So sprich, auch dein Diener Uria, der Hethiter, ist ums Leben gekommen. Der Angesandte ging, und als er ankam und David alles, was Job ihm aufgetragen, nämlich den ganzen Hergang des Kampfes, meldete, wurde David zornig über Job und fragte den Abgesandten, warum seien ihr zum Treffen so nahe an die Stadt herangerückt? Wusstet ihr nicht, dass ihr von der Mauer herab beschossen würdet? Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbaals, erschlagen? Hat nicht ein Weib in Tebetz einen oberen Mühlstein von der Mauer aus auf ihn herabgeworfen, dass er den Tod fand? Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangerückt? Da antwortete der Angesandte David, ja, die Leute waren uns überlegen und waren bis aufs freie Feld. Gegen uns vorgedrungen, daher mussten wir an ihnen bleiben bis vor das Stadttor hin. Da aber schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, so dass von des Königs Knechten etwa 18 Mann den Tod fanden, und auch dein Knecht Uria, der Hethiter, fand den Tod. Da sprach David zu dem Abgesandten, richte Job aus, lass dich das nicht anfechten, denn das Schwert friss bald so, kämpfe wacker gegen die Stadt und zerstöre sie. Sprich ihm so Mut ein. Als nun Urias Weib vernahm, dass ihr Mann Uria gefallen sei, betrauerte sie ihren Gemahl. Als aber die Trauerzeit vorüber war, schickte David hin und führte sie heim in seinen Palast, und sie ward sein Weib und gebar ihm einen Sohn. Aber Jahwe missfiel die Handlungsweise Davids,